Sie hören Popstop, das Musikradio. Und nun Hits und ihre Vorlagen. Wir sind bei Folge 82. Am Mikrofon ist Frank Laufenberg. I remember my first love affair. Somehow or another the whole darn thing went wrong. And my mama had some great advice, so I thought I'd put it in the words of the song. I can still hear her say, sitting out there all alone, crying your eyes out, 'cause the woman that you love is gone. Oh, there's gonna be a whole lot of trouble in your life. Oh, so listen to me, get up off of your knees, 'cause only the strong survive. That's what she said, only the strong. You'll never meet him if you give up now and say your life is through. And she said, only the strong survive, only the strong survive. Oh, you gotta be a man, you gotta take a stand. War Elvis Presley ein Starker? Ich weiß es nicht. Schlussendlich habe ich ihn ja nicht gekannt, aber zumindest hat er nicht überlebt. Und nur die Starken überleben, hat er hier gesungen. Ein tolles Lied, das rauskam im Jahre 1968 und war geschrieben von Kenneth Gamble und einem Leon Huff. Und diese beiden sollten in den 70er Jahren sehr erfolgreich werden mit dem Philadelphia Sound. Und sie haben sehr, sehr viele Platten für den Philly Sound geschrieben. Insgesamt haben sie 15 Gold-Singles, 22 Gold-Alben bekommen, haben das produziert und teilweise auch mitgeschrieben. Und eben auch hier an dieser Nummer Only the Strong Survive. Aber in dem Fall gab es noch einen dritten Mann. Und das war ein gewisser Jerry Butler. Jerry Butler. Und Jerry Butler war derjenige, der das Original gesungen hat von Only the Strong Survive. Gibt ein paar wirklich wunderschöne Aufnahmen und Versionen davon. Billy Paul machte eine im Jahre 1977, das ist ja dann schon Philly Sound. Oder Skeeter Davis im August 1969. Und dann Elvis im Mai 1969. Aber der erste, der damit rauskam, war Jerry Butler. Im November 1968. Und das ist es ja hier. Erstmal der Hit, dann die Vorlage sozusagen. Eine Coverversion, ein Nachzieher und das Original. Hier ist das Original von Only the Strong Survive mit Jerry Butler. I remember my first love affair. Somehow or another the whole darn thing went wrong. But my mama had some great advice, so I thought I'd put it in the words of this song. I can still hear her saying, boy, boy, boy. Oh, I see you sitting out there all alone, crying your eyes out, 'cause the woman that you love is gone. Oh, there's gonna be a whole lot of trouble in your life. So listen to me, get up off your knees, 'cause only the strong survive. That's what she said, only the strong survive. Only the strong survive. Yeah, you gotta be strong. You better hold. Well, I wouldn't let the little girl know, wouldn't let her know that she made me feel like a clown. There are a whole lot of girls looking for a good man like you. Oh, but you'll never meet him if you give up now and say your life is true. Then she said, oh, little strong survive. Oh, little strong survive. Be a man, you gotta take a stand, yeah. So I'm telling you right now, only the strong survive, only the strong survive. Hey, you gotta be strong, you better hold. Jerry Butler mit dem Original Only the Strong Survive. Wenn man jetzt ganz ehrlich ist, er singt das toll, aber Elvis auch. Ganz ohne Zweifel, die Version von Elvis gefällt mir persönlich noch besser. Aber darum geht es hier in der Sendung nicht, sondern es geht um Hits und ihre Vorlagen. 1959 schrieb ein gewisser Barry Gordy zusammen mit noch einem Kumpel einen Titel, der war so ehrlich, dass man dachte, Mensch, endlich mal jemand, der die Dinge beim Namen nennt. Was möchtest du haben? Money, money, that's what I want. I want. Schöne alte Mono-Platte von den Rolling Stones. Money sangen sie voll Überzeugung. Das war im Jahre 1964, als sie das gesungen haben. Wenig zuvor hatten die Beatles diesen Titel auch aufgenommen. Es gibt wenig Nummern, die die Beatles und die Stones gleichzeitig aufgenommen haben. In den Anfangstagen war es so, dass eigentlich am Beginn der, sagen wir mal, 60er Jahre viele britische Bands genau diesen Titel nachgesungen haben. Wann immer man in irgendeinem Club war, Star Club oder was es alles an Clubs gab in Deutschland, in denen auch britische Bands aufgetreten sind. Alle Bands spielten Money. Das konnte man ja auch mit dem Brustton der Überzeugung singen. Geld, das ist das, was ich will. Und derjenige, der es also geschrieben hat, war Barry Gordy Jr. Der war zu diesem Zeitpunkt immerhin schon 30 Jahre alt und konnte immer noch sagen, hör mal, ich will Geld haben. Hatte irgendwie bei Ford gearbeitet, hat begonnen Songs zu schreiben, ein paar sehr interessante Sachen, die er geschrieben hat, hat begonnen zu produzieren, kam dann mit einer eigenen Plattenfirma, war dann der Chef von Tamla Motown und ich glaube, der hat wirklich in seinem Leben sehr, sehr viel Geld gemacht. Und diesen Titel, Money, auf Platte, oh, Barbara Lynn 1964, dann Stones, Byrne, Elliott and the Fanman 1963, Beatles, Freddie and the Dreamers ebenfalls 1963, Undertaker, Searchers, Joey D and the Starlighters machten ihn 1962, Jerry Lee Lewis, dem traue ich das auch gut zu, dann die Miracles, im Juni 1961, dann ein Richard Wiley, April 1961, aber das Original, das war von Barrett Strong. Barrett Strong machte Money, that's what I want. You can give them to the birds and bees. I need money. That's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. Your love give me such a thrill, but your love don't pay my bills. I need money. That's what I want. That's what I want. Produziert. Und wenn man so manche britische Aufnahme hört, merkt man, wie schlapp die waren und wie schlecht sie es nachgespielt haben. Das hier war das Original aus den USA. Der erste Hit, den es damals wirklich so für Tamla Motown gab. Weil am Anfang hat sich die Plattenfirma auch noch schwer getan. War auch natürlich schwierig in einer Konkurrenz 1959. Das war auch so der Übergang vom Rock'n'Roll weg eher zu anderen Musikformen. Und dazu gehörte dann später eben auch die Soul Music. Music. Money mit Barrett Strong. Red Balloon, der rote Ballon, wird jetzt besungen von Dave Clark Five. hand out of the red balloon. Marry the farmer's daughter. Sleepy heads in the afternoon. Callo la callo la vita. Also Englisch und Französisch hier bei dieser Aufnahme von Dave Clark 5, Red Balloon. Und Dave Clark bemühte sich, oder beziehungsweise der Sänger von Dave Clark bemühte sich, sehr schön Französisch zu sprechen. Aber ich glaube, er spricht eher Französisch wie ich, so wie ein Schwein klettert. Und insofern ist das schon lustig, wenn man diese Aufnahme hört. Callo, was ist denn Callo eigentlich? Callo la vita. Ist das das Leben, la vita, Vitalität oder Callow ist jedenfalls, wenn etwas unerfahren ist, so wenn jemand grün hinter den Ohren ist, dann ist er Callow behind his ears. Gut, unreif ist es auch, unerfahren. Callow la vita oder unerfahren einfach im Leben. Also, ich weiß es nicht. Ein gewisser Raymond Froggatt hat dieses Lied geschrieben und hat es auch als erster rausgebracht. Die Version von Dave Clark 5 kam relativ zügig nach der Originalversion. Im August 1968 erschien Dave Clark 5 mit seiner Version, die so ein bisschen in meinen Ohren für Biertisch ist oder für Humdata-Musik. Ich finde, Raymond Froggatt hat das irgendwie schöner gelöst. Er kam im April 1968 und machte das Original von Callo la vita. Da ist übrigens gar nicht die Rede von Red Balloon. In and out of the red balloon, marry the farmer's daughter. Sleepy heads in the afternoon. Callo la, callo la vita. In and out of the red balloon, marry the farmer's daughter. Sleepy heads in the afternoon. Callo la, callo la vita. A J'ai vous voir dans le parc, m'anima à tous les yeux. Il vit longtemps aujourd'hui et les fleurs sont si belles. J'espère qu'elle ne pleure pas et vous avez toujours l'amour. In and out of the red balloon, marry the farmer's daughter. Sleepy heads in the afternoon, Calola, Calola Vita. Calola Vita, Calola Vita, Calola Vita. Song ist natürlich von Red Balloon die Rede, aber im Titel eben nicht. Bei Raymond Froggatt hieß es einfach nur Calo la Vita. Und wenn man nun denkt, war denn das ein Franzose nun, Raymond Froggatt? Nee, der ist geboren im Jahr 1941 in Birmingham. Und da werden seltener Franzosen geboren. Hat als Songschreiber sehr schöne Sachen gemacht, zum Beispiel einen Titel, der hieß Big Ship. Ein Hit für Cliff Richard im Jahre 1969. 68, 69 scheint so die große Zeit gewesen zu sein von Raymond Froggatt. Hat noch ein paar andere Songs geschrieben für andere. Irgendwann hat er eine eigene Plattenfirma gemacht und die hieß Red Balloon. Weil er gesagt hat, guck mal, mit dem Namen sind wir doch jetzt schon populär und jetzt können wir den noch auch ein wenig verwenden. So viel zu Calo la Vita bzw. Red Balloon. Und nun zu MC Hammer. MC Hammer hatte einen Hit mit der Nummer Have You Seen Her? Ah, yeah. I'm glad I put this tape in. I'm just gonna cruise down the road. Look at the stars in the sky. And drift off into the sweet memories that I have. Of a love that my heart has been searching for so long, and I know somewhere, if I keep looking, that love I'll find. The picture grows clearer and clearer, from the back to the front of my mind. And like love, a love I know I'll have, the girl that I want, she'll be mine. Fly and it'll last. I see her face that I can't let go. She's in my dreams and my heart, so let me know. Have you seen her? Have you seen her? Tell me, have you seen I'm her? Looking for that love. She's a thought and a vision in my memory. I have it better, but tell me, where could she be? Have you seen her? Have you seen her? Tell me, have you seen I'm looking for that special her? Love. Oh, love. Be mine, baby. I need your love. tell me. Yo, let me get on the phone. Ted, Dre, or Ed Lover. Fab 530, won't you help a young brother? Have you seen her? I got a picture in my mind. The thought is so clear of the love I need here. Like Houdini, be magic. And why don't you appear? Oh, baby, why don't you appear? I can see your face. I'm seeing her face again and again. Come knocking at my door, and you know I'll let you in. Have you seen her? Oh, my sweet love. Around the world, what more could I say? The girl is hard to see, like the unseen DJ. ...1990 war dieser Titel in den Billboard Hot 100, erreichte immerhin Platz 8 und in Großbritannien auch noch einen großen Erfolg. Nee, war Platz 4 in den USA und Platz 8 in Großbritannien, so ist es richtig. Hier diese Version von MC Hammer. Und wenn man das Original kennt, denkt man, wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Aber Hammer war 1990 herum ein absoluter Superstar in den USA. Der hätte auch Hänschen klein rückwärts singen können und wäre damit in die Charts gekommen. Also hat er gedacht, ich muss mein Album vollkriegen. Das hieß Please Hammer, Don't Hurt Him. Und dann ging er hin und hat gesagt, was haben wir denn noch an Songs, die man machen könnte? Und machte dann eine neue Version von Have You Seen Her? Und schrieb sich selbst auch noch als Autor dazu. Denn er hat ja ein bisschen von dem, was er da rumbabbelt, hat er ja dann selbst erfunden, also konnte er sich als Mitautor darunter schreiben. Das war im Jahre 1990. Im Jahre 1971 kam das Original dieses Titels. Damals ein Platz 3 in den USA, Platz 3 in Großbritannien und wunderbar aufgenommen von den Chi Lights. Chi Lights mit dem Original von Have You Seen Her? Today, I was happy as a lark, but now I go for walks, to the movies, maybe to the park. I have a seat on the same old bench to watch the children play. You know, tomorrow is their future, but for me, just another day. They all gather around me. They seem to know my name. We laugh, tell a few jokes, but it still doesn't ease my pain. I know I can't hide from a memory, though day after day I've tried. I keep saying she'll be back, but today again I've lied. letter or something, or anything that she would send. With all the people I know, I'm still a lonely man. You know, it's funny, I thought I had her in the palm of my hand. Aufnahme von den Chi Lights, Have You Seen Her? Jetzt gehen wir zurück ins Jahr 1899. Da wird in London ein junger Mann geboren, der heißt Jack Leonard. Nein, eigentlich heißt er John Leonard. Später nennt er sich Jack. John Leonard. Und er ist 9 Jahre alt, da geht er mit der Familie in die USA, wandert aus. Wir sind also irgendwann 1908, 9 oder sowas. Und er wird dann groß in dem Ort Waterloo in Iowa. Na gut, das muss man glaube ich auch nicht haben, aber da kann er ja noch nichts für, er ist ja mit den Eltern gegangen. Später dachte er, der Name John Leonard ist vielleicht gar nicht so gut, komm, ich gebe ja einen Künstlername, denn ich bin ja Sänger, Songschreiber, Orchesterleiter und was alles mögliche, arbeite auch fürs Radio und so und ich nenne mich jetzt Jack Little, Jack Little. Und Jack Little begann Songs zu schreiben und einer davon heißt I'm in the Mood for Love, hier gesungen von einem gewissen Rod Stewart. I'm in the mood for love, simply because you're near me. Funny, but when you're near me, is in your eyes, bright as the stars we're under. Ooh, is it any wonder that I'm in the mood for love? Why stop to think of whether this little dream might fade? We've put our hearts together, now we are one. I'm not afraid, and if there's a cloud above, if it should rain, we'll let it. But for tonight, forget it. I'm in the mood for love. Oh stop to think of whether this little dream might fade. We've put our hearts together, now we are one. I'm not afraid, and if there's a cloud above, if it should rain, well, let it. But for tonight, forget it, 'cause I'm in the mood for love. I'm in the mood for love. Er hat so eine Stimme, dieser Rod Stewart, der kann jedem Song seinen Stempel aufdrücken. Da sagt man sofort, ach, das ist doch Rod Stewart, der da singt, egal was er da singt. Er hat mal vor einigen Jahren 4 Alben rausgebracht, die hießen The Great American Songbook. Da hat er sich die amerikanischen Hits vorgenommen, der 20er, 30er, 40er Jahre und hat sie neu aufgenommen. Sehr schöne Versionen sind das geworden. Und jetzt und hier also der Titel I'm in the Mood for Love mit Rod Stewart. Ja, Mensch, das Urstück stammt aus den 30er Jahren. 1935 war das Jahr, da wurde dieser Titel unglaublich populär. Und ganz, ganz viele haben gesagt, oh, das wollen wir auch nehmen. Es gab ein American Comedy Musical, das hieß Every Night at 8, jede Nacht um 8, da geht es los. Jeden Abend um 8, da geht die Stimmung los. 1935 nahm Paul Whiteman mit seinem Orchester das auf. Francis Langford machte es direkt in 2 verschiedenen Versionen. Aber die Urversion stammte eben von dem Little Jack Little, wie er sie jetzt nannte. Jack Little zuerst. Und dann hat er gesagt, ach, eigentlich bin ich gar nicht so groß. Also bin ich Little Jack Little. Little Jack Little und sein Orchester nahmen den Titel auf am 28. Juni des Jahres 1935. Damals hat man darüber noch genau Buch geführt. Und damals war man mit einem Titel auch an einem Tag fertig. Also konnte man sagen, das war der 28. Juni 35. Nicht wie jetzt, also auch bei den Beatles ist es schon so, dass man sagen kann, der Titel so und so wurde aufgenommen vom 7. Mai bis zum 8. Oktober. Immer mal wieder wurde daran gearbeitet. Aber dass man hingegangen ist ins Studio und hat gesagt, und 1, 2, 3, 4 und zack geht's los. Das konnte man früher, später wurde es eine technische Fummelei. Hier ist nochmal I'm in the Mood for Love mit dem Original von Little Jack Little. In the mood for love, simply because you're near me. Funny, but when you are near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes, bright as the stars we're under. Oh, is it any wonder I'm in the mood for love? Why stop to think of whether this little dream might fade? We've put our hearts together, now we are one. I'm not afraid if there's a cloud above. If it should rain, we'll let it, but for tonight, forget it. I'm in the mood for love. Thank you. niedlich, kann man doch da nur sagen. Niedlich, Little Jack Little macht das Original von seinem eigenen Titel I'm in the Mood for Love. Ende der 60er Jahre wurde der EMI, eine wirklich der größten Plattenfirmen in Großbritannien, in jenen Tagen, schon weil sie die Beatles unter Vertrag hatten und was weiß ich, der ganze Haufen Mersey Beats, den die alleine unter Vertrag hatten, das war schon irre. Aber irgendwann wurde ihnen klar, das geht gar nicht mehr so lange. Wir müssen mal sehen, dass wir uns mal um etwas progressivere Musik kümmern. Aber auf unserem Plattenlabel EMI oder Parlophone oder Odeon oder sowas wollen wir das gar nicht haben. Wir gründen ein neues Label. Und dieses Label hieß dann Harvest Records. Harvest Records. Und Harvest wurde relativ zügig ein Label, das hörten sich viele Jugendliche an, weil sie sagten, wir sind diese eingefahrene Musik, diese Beatmusik der 60er Jahre, sind wir jetzt richtig satt. Wir brauchen mal etwas Neues. Und Harvest brachte dann irgendwann solche Bands wie zum Beispiel Move und ELO, also Electric Light Orchestra, kam mit Pink Floyd und kam mit ganz neuen Gruppen und mit neuen Musiken. Das Progressiv-Label der EMI, ein wunderbares Label, und das ist es wert, dass ich darüber mal eine schöne Sendung mache, denn das sind wirklich ausgesprochen tolle Künstler gewesen in jenen Tagen, in ihren Anfangstagen, als sie bei Harvest Records waren. So, und jetzt habe ich einen Titel, der wurde aufgenommen von einer Gruppe auf Harvest Records. Und der Titel hieß Have You Ever Seen the Rain? Und ich las das hier auf der Platte und dachte, ist das der Titel von Creedence Clearwater Revival? Ja klar, das ist er. Die Gruppe, die das jetzt zuerst mal spielt, heißt Unicorn. Das ist also das Einhorn. Unicorn machen Have You Ever Seen the Rain? We'll be right back. Sie von der Bassist hier bei dieser Nummer. Have you ever seen The Rain mit der Gruppe Unicorn? Viele sind hingegangen und haben diesen Titel aufgenommen. Es ist manchmal wirklich erstaunlich, wie viele Coverversionen es von Titeln gibt, die im Original eigentlich so stark sind, dass man sich gar nicht trauen dürfte, ihn nachzuspielen. Aber es gibt Leute, die sagen, komm, wir versuchen es einfach. Und ich finde hier, Unicorn haben es weder progressiv gemacht, sondern eigentlich haben sie es degressiv gemacht und haben nichts Neues dazu gemacht, außer dass es ein bisschen britisch klingt, finde ich. Es klingt britisch oder englisch. Es klingt englisch, was Unicorn als Coverversion da macht. Das Original, ich habe es eben gesagt, ist von Creedence Clearwater Revival. Und John Fogerty hat natürlich diesen Song auch geschrieben. Das Ding erschien Ende des Jahres 1970. Have you ever seen The Rain? CCR. Einen habe ich noch für heute. Hier kommen jetzt die Chieftains zusammen mit Art Garfunkel und Diana Krall. Komische Mischung, klingt aber schön. Bei Morning Has Broken. The rain's new fall, sun. like the first dewfall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden sprung in completeness where his feet. Komisch? Ich finde, klingt gut. Klingt komisch, wenn man die Namen zusammenhört, aber passt wohl offensichtlich. Ja, es ist ein Traditional, dieses Lied Morning Has Broken. Und im Jahre 1888 wurde erstmals darüber geschrieben, wurde erstmals publiziert, dass es dieses Lied gibt. 1931 ging jemand hin, eine Eleanor Farian oder so ähnlich, und hat das auch dann angemeldet. Und deshalb müsste eigentlich immer dabei stehen, dass es ihr Text ist. Aber offensichtlich kann man heute hingehen und einfach sagen, ja, das ist ein Traditional und damit ist es dann auch mein Lied. Und wenn man jetzt sieht, wer alles hingegangen ist und hat dieses Lied aufgenommen, da kann man wirklich nur staunen. Kenny Rogers machte das mit First Edition oder Roger Whittaker. Na gut, bei dem kann man es sich noch vorstellen. Oder was haben wir hier noch? Val Dunneken, Esther Offa-Reben, dann die New Seekers und so weiter. Aber das Original, und das wissen natürlich auch die meisten, das Original erschien im September des Jahres 1971. Und ich kann mich erinnern, wie ich das damals hörte und habe gesagt, boah, ist das ein wunderbares Lied. Das ist ja so klasse. Und Cat Stevens macht das. Und Cat Stevens, ich war Cat Stevens Fan. Und dachte, siehste Mensch, da hat er doch wieder einen tollen Song an Land gezogen. Und da hat sich da selbst was Schönes hingeschrieben. Da wusste man noch nicht so richtig, dass das ein Traditional ist. Heute wissen wir es. Aber alles legitim, was er gemacht hat. Cat Stevens macht jetzt Morning Has Broken. Damit ist auch diese Folge von Hits und ihre Vorlagen beendet. Die nächsten werden folgen. Musikzusammenstellung und am Mikrofon Frank Laufenberg. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden sprung in completeness where his feet mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light leaves every morning. God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird.